Kundgabe 3193. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.07.1944. Fürst der Lüge. Endzeit. Binden durch Gott. Dem Geber der Wahrheit steht der Fürst der Lüge gegenüber. Und dieser hat wahrlich große Macht über die Menschen, die sich zur Wahrheit gleichgültig verhalten. Aber desto aufgeschlossener sind für dessen Wirken. Irrtum und Lüge werden stets williger angenommen, die Wahrheit aber findet Widerstand und Ablehnung. Und dies hat darin seinen Grund, dass der Gegner der Wahrheit den Menschen zum Gefallen spricht, dass also, was er bietet, die Menschen lieber hören und sie dafür gern die Wahrheit hingeben. Denn die Wahrheit fordert Verzicht leisten auf die Freuden dieser Welt. Irrtum und Lüge aber begünstigen Letztere und werden daher viel mehr Anklang finden als die Wahrheit. Und dennoch wird die Wahrheit die Lüge besiegen. Denn die Wahrheit ist Gott selbst. Und ihm wird wahrlich kein Gegner standhalten können, so wie er ernstlich gegen ihn vorgeht. Die gnadenreiche Zeit des Selbsterlösens findet ein Ende und mit ihr auch die Macht des Gegners von Gott. Denn seine Macht stieg und fiel mit der Willensstärke des Geistigen, das in der letzten Verkörperung auf Erden seinen Willen frei gebrauchen konnte. So wie dieser Wille ihm widersteht, ist auch die Macht des Gegners gebrochen. Je mehr die Erlösungszeit ihrem Ende zugeht, desto willensschwächer sind die Menschen und also auch desto mehr in der Gewalt dessen, der die Wahrheit bekämpft, um Macht zu bekommen über das Geistige. Denn die Wahrheit stärkt den Menschen und gibt ihm Kraft zum Widerstand. Dieser Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis, Erkennen und Unkenntnis ist in der letzten Zeit vor dem Ende ganz besonders offensichtlich. Denn es wird der Mensch, der die Wahrheit vertritt, bekämpft werden von den Mitmenschen, die der Gegner der Wahrheit schon so in der Gewalt hat, dass er sie zu dem naturwidrigen Vorgehen bestimmt, das Denken der Menschen zu vergewaltigen. Er wird List und Macht anwenden, Macht denen gegenüber, die im Erkennen stehen, und um die reine Wahrheit aus Gott wissen und sie verteidigen, und List dort, wo die Menschen die Wahrheit in ihrer ganzen Tiefe noch nicht erfasst haben und doch willig sind, ihr zu dienen. Und beiden wird Gott zur Seite stehen, Kraft austeilend und den Geist erleuchtend, so dass die Menschen jenem Vorgehen widerstehen können. Gott zwingt die Menschen nicht, die Wahrheit anzunehmen, sondern er bietet sie ihnen nur dar, es ihrem freien Willen überlassend, ob und wie weit sie Gebrauch davon machen. Doch am Ende wird nur die Wahrheit bestehen bleiben und jeglicher Irrtum, jegliche Lüge und gleichzeitig der Fürst der Lüge gebannt werden. Er wird keine Gelegenheit mehr finden, damit die Menschen zu vergiften. Denn nur die Wahrheit bleibt bestehen. Alles andere wird untergehen, so wie die alte Erde untergeht und mit ihr alles, was auf ihr lebt, mit Ausnahme derer, die in der Wahrheit wandeln und durch die Liebe Gottes zuvor entrückt werden. Die Wahrheit währet ewig, die Lüge aber ist vergänglich. Denn ewig ist nur, was in Gott seinen Ursprung hat. Und ob die Welt zurzeit auch noch so sehr von Irrtum und Lüge durchsetzt ist, ob die Lüge und der Irrtum das Denken der Menschen beherrschen, sie werden sich nicht behaupten. Denn im gleichen Maß wirkt Gott selbst und er teile die Wahrheit aus, wo immer sie begehrt wird. Und einer Lawine gleich wird die Wahrheit wachsen und alles mitreißen, so wie Gott als die ewige Wahrheit seinem Gegner den Kampf ansagt. Weltlich gesehen gewinnt zwar der Irrtum Oberhand, doch nur für diese Erde, die nicht ewig währt. Und da die Zeit des Endes gekommen ist, wird die Lüge und der Irrtum noch einmal wüten in aller Stärke. Er wird die Wahrheit zunichte machen wollen, und die Mittel, die der Gegner Gottes anwendet, sind bezeichnend für seine Gegnerschaft. Und darum bindet Gott ihn selbst, und er nimmt ihm seine Macht auf lange Zeit. Und in dieser Zeit wird die Wahrheit allein herrschen und Lüge und Irrtum verbannt sein unter den Menschen. Sie erkennen Gott und sein Wirken, sie wissen um seine Liebe, Weisheit und Allmacht. Sie wissen, dass er die Wahrheit selbst ist, und sie geben sich ihm hin in aller Demut des Herzens. Und ihr Denken ist recht. Amen.